Der kann nichts mehr helfen. Sie hörten Fuhrmann Henschel. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Schauspiel von Gerhard Hauptmann. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lauterbach. Die Rollen und ihre Darsteller waren: Fuhrmann Henschel, Walter Richter. Frau Henschel, Ingeborg Stein. Hanne Schäl, später Henschel, Christa Keller. Pferdehändler Walter, Rudolf Hofmann. 7H, Hans Kaninenberg. Wermelskirch, Leopold Biberti. Frau Wermelskirch, Agnes Del Sarto. Franziska Wermelskirch, Helga Feddersen. Haufe, Arnim Waldeck Süßengut. Franz, Otto Mechtlinger. George, Kurt Bock. Farbig, Erik Schildkraut. Meister Hildebrand, Willi Buser. Tierarzt Grunert, Ulrich Lauterbach. Und viele andere. Produktion Hessischer Rundfunk 1962.